Telekom-Fernsprecher Cottbusser Damm 77, freisprechend, jedenfalls keine Kabine. Zu meiner offiziellen Ausrüstung gehört ein Support Loose Change Aufkleber. Und ansonsten ist es hier aufgeräumt und gepflegt. Auch hier ein Schild, Suche defekte TV, Elektro, CD, Video- und Radiogeräte, Musikinstrumente, Handys, Bohrmaschinen. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse, Straßenreinigung im Anmarsch. Ich mach mich vom Acker. Ahoi.